Und aber jetzt im Moment ist es akut und aktuell. Ist akut, ja. Und das, also was ich dann in meinen letzten 10 oder 15 Jahren hatte, ist so mehrmals im Monat. Und das hat sich wieder regularisiert. Ja, also du hast mir aber anders gefragt, wie oft im Moment erbrichst du? Im Moment ist es täglich. Täglich. Das rufe ich auch an, ja. Wie viel Mal am Tag? Wenn ich arbeite, dann nur abends. Und wenn ich jetzt frei habe oder sonntags, dann schon mehrmals am Tag. Mehrmals am Tag. Wie viel isst du dann jeweils? Ja, also und was isst du? Wie viel und was isst du? Ja, Beispiel ist gestern Abend oder heute Abend ist, also ich esse immer in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Mengen an Kalorien, weil ich weiß, ich es nachher brechen kann. Zum Beispiel ein Tafel Schokolade, eine Tüte Haribo, 250 Kilogramm Gramm Eis. Wie viel? Und wie viel? 250 Gramm Eis, also kleine Packung. Ich habe auch dann nebenbei Sushi bestellt und Salat. Also alles in eine sehr kleine Zeit und enge Zeit, um nachher dann zu brechen. Also nicht nur Süßes, sondern auch andere, auch deftige Sachen. Ja, auch, ja. Also momentan ist es wirklich täglich, dass ich dann auch wirklich sehr viel Fastfood esse und viel Süßes. Ist immer die Kombination. Kannst du nach all den Jahren überhaupt noch erbrechen? Ja, ich kann das immer noch. Wie erbrichst du? Steckst du den Finger in den Hals? Ja, also ich trinke immer dann, wenn ich dann so viel esse oder versuche immer Eis oder Milchshake zu essen. Und um das dann, hat da so meine Tricks, um dann zu erbrechen. Manchmal gelingt es mir nicht, aber. Ja, das heißt, du bist gar nicht so ganz dünn? Nee, bin ich nicht. Also ich habe dann. Wie viel wiegst du? Jetzt 73 Kilo. Ich bin 1,64 groß. 1,64? Ja. Ich habe also 8 Kilo in den letzten 2 Monaten zugenommen. Trotz des Erbrechens. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Aber ich vermute mal, in den letzten Jahren hattest du irgendwann mal eine Beziehung. Ja, die letzte ist dann 5 Jahre her und die aktuellste ist ein paar Wochen her, aber das hat auch nicht lange gehalten. Hast du während der Beziehung den Männern das gesagt, dass du? Nein, das habe ich darüber mit niemandem gesprochen. Mit niemandem? Ich bin jetzt der Erste? Ja, das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche. Mit noch keiner Freundin, keinem Arzt, mit niemandem? Nein, nein. Warum hast du dann heute angerufen? Weil ich dann einfach merke, dadurch, dass es wirklich täglich ist, dass ich dann, eigentlich um Hilfe zu suchen. Das finde ich allerdings auch angebracht, muss ich dir ganz offen sagen, Nadja. Wenn du das fast 10, 15 Jahre machst, früher weniger als heute, aber du machst es letztendlich kontinuierlich und jetzt machst du es so stark. Ja. Ist das schlimm? Ist es eine schwere Erkrankung? Ist es eine Suchterkrankung? Ja, das Gefühl habe ich auch, dass ich wirklich anfange zu zittern, weil ich dann das Essen nicht bekomme. Und egal, ob ich ein Gespräch habe oder ein Telefonat, dann muss ich unterbrechen und wirklich, ich muss dann so schnell wie möglich an das Essen denken. Und das ist so ein Ritual geworden. Wenn du so viel in dich hineingestopft hast und hast das dann wieder erbrochen, wie ist das Gefühl unmittelbar danach? Erleichterung. Erleichterung. Also du fühlst dich gut danach? Nein, weil ich auch so Magenschmerzen habe oder manchmal Zahnschmerzen, aber trotzdem erleichtert, als wenn ich jetzt, weil es kommt auch schon vor, dass ich viel esse und nicht spreche. Achso, weil es nicht rausgeht. Ja, weil es nicht rausgeht, ja. Andererseits, wenn man so vor dem Klo hängt, ist das ja auch eine jämmerliche Situation, ne? Man hängt vor der Toilette und erbricht. Also kurz davor, da komme ich mir wirklich, das ist ein demütigend, das ja. Das sehr demütigend, ja. Ja. Und du sagst es gerade richtig, du hast Magenschmerzen, man hat Schmerzen im Mund, weil das Säure hochkommt, das zerstört das Zahnfleisch, den Zahnschmelz. Ich finde, es ist ganz, ganz, ganz dringend angesagt, Nadja, dass du dir Hilfe suchst, dass du zu einem Therapeuten gehst. Ja, ich habe dann im Internet geguckt, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich da überhaupt nicht blicke. Und ich wollte es bis jetzt nicht zu, oder ich habe es bis jetzt noch nicht laut gesprochen. Ja. um das dicke Schwarz zu haben. Also mittlerweile, das haben ja sehr viele Menschen und es ist ja mittlerweile eine Erkrankung, die bekannt ist und auch akzeptiert ist. Früher war das ja, ganz früher war das ja völlig tabuisiert und niemand sprach darüber. Demzufolge gibt es mittlerweile auch viele Psychologen, die sich spezialisiert haben auf dieses Gebiet. Es gibt ganze Kliniken, die sich nur mit Essstörungen beschäftigen. Da sind wir jetzt hier im Hintergrund sehr gut ausgerüstet mit Infomaterial, das ich dir sehr gerne über meine Psychologin geben lassen möchte, jetzt gleich. Ja, sehr gerne. Ich appelliere nur an dich und bitte dich auch, das in die Wege zu leiten, weil ich Sorge habe, dass du es nicht alleine schaffst, da rauszukommen. Und ja, das Gefühl habe ich auch jetzt, dass ich nicht mehr alleine kann. Ja, und dass du immer mehr reingesogen wirst. Und es hat natürlich auf Dauer gravierende Folgen für den gesamtgesundheitlichen Zustand. Abgesehen von der seelischen Sucht, die damit verbunden ist. Ja, das glaube ich auch, ja. So, Nadja, wir sind uns einig, es muss was geschehen. Du brauchst jetzt nur so einen Wegweiser, was und wo du genau jetzt was machen möchtest und den werden wir dir gerne an die Hand geben. Ja, sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Christina jetzt gleich zurückgerufen. Vielen Dank. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Angerufen hat Kim 24. Guten Morgen, Kim. Guten Morgen, hi. Hi Kim. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich einfach keine persönlichen Kontakt zu Menschen habe, sondern eher zu Puppen. Was? Du hast du hast keinen persönlichen Kontakt zu Menschen. Menschen, ich habe Männern verstanden. Menschen, Entschuldigung. Und Menschen. Genau. Sondern zu Puppen? Genau, zu Puppen. Also ich sammle die, ich habe mehrere davon. Wie groß sind die Puppen? Was sind das für Puppen? Also das sind ganz normale Puppen. Also das sind so Puppen, wie man die auf dem Flohmarkt kaufen könnte. Ja, also so Babypuppen. So, ja, genau, sozusagen. Mhm. Ne? Also und ich pflege die auch so, habe die halt von meiner Oma bekommen, habe 5 sozusagen geerbt und dann habe ich halt weiter damit gemacht. Und habe jetzt also keine menschengroßen Puppen, sondern wirklich nur so Puppen, so Babypuppen, wie man die jetzt zum Beispiel im Kinderwagen reintragen würde oder ausstellen würde und wie man die halt vom Flohmarkt kennt. Und genau, solche Puppen habe ich und davon habe ich so ungefähr bis zu 100 Stück in meinem Ankleidezimmer stehen und menschlichen Kontakt habe ich leider gar nicht, sondern weil ich halt immer mit meinen Puppen rede. Aber immerhin bist du so vornehm und hast ein Ankleidezimmer. Hast du so eine große Wohnung? Ich hab kein Ankleidezimmer. Ich ziehe mich immer im Schlafzimmer an. Aber du bist ja auch keine Frau. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Eine Frau braucht natürlich ein Ankleidezimmer. Entschuldige, das habe ich nicht bedacht. Genau, das hast du nicht beachtet. Genau, ich wollte gerade sagen, das hast du nicht beachtet. Naja, aber im Ernst, wie groß ist deine Wohnung? Also ich habe 70 Quadratmeter und habe halt extra für meine Puppen oder auch, ich muss ganz sagen, auch vielleicht auch für mich, so ein kleines Ankleidezimmer geschaffen. Die feine Dame Kim. Genau. Also ich denke ja auch so ein bisschen an mich. Klingt im ersten Moment so ein bisschen absurd oder man schmunzelt, aber irgendwie ist es nicht zum Schmunzeln, wenn du sagst, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Menschen, nur zu Puppen. Sprichst du mit den Puppen auch? Ja, also ich erzähle dir meinen ganzen Tag, meinen Ablauf so. Also ich arbeite halt nicht, ne? Was machst du denn? Ich mache halt leider gar nicht viel. Hab zwar mein Abitur gemacht, aber finde keine Arbeit und hab halt zweimal meine Katzen zu Hause. Mhm. Und von was lebst du? Ich dann halt von Hartz IV. Ja. Und habe halt meine Katzen zu Hause, mit denen rede ich schon, aber meine Puppen sind halt das Hauptthema davon, mit denen ich halt persönlich mit denen ich persönlich rede, was ich so täglich mache, ich unterhalte mich mit denen und kommst du denn, ich muss mal fragen, kommst du mit Hartz IV denn hin, 70 Quadratmeter Wohnung, Katzen, Ankleidezimmer, viele Puppen, schaffst du das finanziell? Also ohne Unterstützung von meiner Familie eigentlich gar nicht. Mhm. Man kann es eigentlich mit Hartz IV, 70 Quadratmeter und Katzen nicht schaffen, wenn man das keine Unterstützung hat. Genau. Ne? Du hast Abitur. Wieso hast du nicht irgendwann studiert oder eine Ausbildung gemacht? Also ich muss dazu sagen, also ich wollte das gerne mal machen, meine Ausbildung machen, wusste dann aber nicht, was ich machen sollte und war dann erst in meinen jungen Jahren sozusagen total verwirrt. Alles ist auf mich eingeprasselt, jeder wollte gerne, was ich machen soll oder was ich machen möchte und jeder wollte mir Ratschläge geben und ich selber wusste aber nicht, was ich machen sollte und von daher war das Problem, dass ich mich nachher einfach für gar nichts entschieden habe. Ja, das war eine seltsame Entwicklung, nur weil alle Leute dir irgendwas eingeredet haben, hast du dann nichts gemacht? Ja, genau, das ist ja das Schlimme, dass ich irgendwann rebelliert habe und einfach gesagt habe, okay, wenn andere Leute so viel von mir erwarten, mache ich halt einfach gar nichts, ne? Nochmal zu den Puppen. Die Puppen, mit den Puppen redest du. Du erzählst denen deinen Tagesablauf, der ja dann wahrscheinlich gar nicht so aufregend ist. Nicht unbedingt, weil ich kenne ja auch nicht viele. Also das ist, du hast kaum meine Tagesablauf ist nicht wirklich weltbewegend, aber es tut mir halt sehr viel gut, mit meinen Puppen zu reden und von daher ist mein Tagesablauf dadurch ein bisschen anders, die Puppen ein bisschen schöner. Ja, die Puppen haben Namen. Alle haben Namen. Alle haben Namen. Sag mal so, ein, zwei Namen. Solana, Maria, Birgit, Easy, so heißen sie dann. Und dann geht das halt noch weiter mit Katrin, Karina. Also die ganze Palette von Frauennamen. Wenn du den, nimmst du die auch mit ins Bett oder sind die nur in dem Ankleideraum? Nein, die dürfen nur im Ankleideraum sein, weil da ist ja dann auch immer unsere Sprechstunde, mit denen ich dann halt auch rede. Und von daher dürfen sie dann wirklich auch nur im Ankleidezimmer sein. Sie sind mir aber auch zu wichtig, dass ich sie dann irgendwie abnutzen würde. Ja, Moment, du machst eine Sprechstunde mit den Puppen? Ja. Also einmal am Tag wird eine Sprechstunde gehalten. Um 15 Uhr rede ich mit meinen Puppen. Und ist das dann ein Monolog? Erzählst du denen nur was oder fragst du die auch was? Also das ist schwierig zu differenzieren. Also ich erzähle viel und ich frage auch viel. Und antworten die denn auch? Ja. Sie antworten mir. Jeder Einzelne redet mit mir. Bildest du dir das ein oder schlüpfst du quasi in die Rolle der Puppe und sprichst die Antwort auch nochmal selbst aus? Ich glaube, dass jeder Einzelne, also jeden, der wahrscheinlich mit mir in diesem Raum sitzen würde, würde sagen, ich bilde mir das ein, aber ich meine, meine Puppen reden mit mir. Achso, du meinst, dass die real dann zu dir sagen, Kim, ich würde morgen einen Pfund Butter kaufen oder weiß ich, oder neue Schuhe oder so. Ja, genau so ist das. Das ist halt mein Leben, das sind meine Freunde, meine besten Freunde, das sind meine Bekanntschaften, meine Familie, das ist einfach alles, was ich habe. Gibt es eine Top-Puppe, die so die engste ist für dich? Ja, das ist Solana. Und was zeichnet Solana aus gegenüber den anderen Puppen? Dass sie mehr zuhören kann, dass sie einfach von Anfang bis Ende mit meinem Leben was zu tun hatte, weil sie von Anfang an mit dabei war, das zeichnet Solana einfach aus, ja. Dass sie immer ehrlich zu mir ist, auch wenn jetzt jeder sagt, ich bilde mir das ein, dass sie zu mir redet, aber sie ist einfach immer ehrlich zu mir. Die anderen Puppen sind nicht immer ehrlich. Das sie sind auf eine andere Art und Weise ehrlich. Solana ist halt von Anfang bis Ende für mich da gewesen und bei mir gewesen. Wie lange geht, wie lange geht denn das mit den Puppen schon? Oh, ich glaube, seitdem ich 14 bin ungefähr. Ja. Was sagt denn deine Familie? Du hast noch Eltern, die dich unterstützen, so habe ich es verstanden. Was sagen die dazu? Okay, die finden es schwierig, versuchen aber, also ich merke eigentlich jeden Tag, dass sie es versuchen, damit klarzukommen. Hm. Ist natürlich wahnsinnig schwierig, aber für beide Seiten, für meine Eltern genauso wie für mich, das zu akzeptieren, aber sie versuchen es auf eine Art und Weise. Nimmst du deine Eltern mit in dieses Ankleidezimmer und versuchst deinen Puppen, die Eltern vorzustellen und auch dann mit deinen Puppen über die Eltern zu sprechen, während die dabei sind? Nein, also da mache ich nur einen ganz kleinen Kreis drauf. Da bin ich dann eher im Wohnzimmer und setze meine 3-4 Puppen dahin und dann dürfen meine Eltern dazu kommen, ins Ankleidezimmer, um meine Eltern zu stellen, glaube ich, würde sie überfordern. Da gibt es die Eltern. Wen gibt es noch überhaupt, der zu dir mal in die Wohnung kommt? Keinen. Kein. Keine Freundin, kein Freund. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, also als ich 16 war, kann ich mich an meine erste große Liebe erinnern. Das war total toll. Benny hieß er damals. aber sonst so, nein, hat sich niemals irgendetwas ergeben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mit meinem Puppen zusammen bin und mit denen sitze oder auch ein paar ins Wohnzimmer setze und mich mit denen unterhalte, brauche ich auch keinen anderen. Was ist mit dem Thema Sexualität? Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Kenne ich nicht. Natürlich redet man auch im Fernsehen. Ich bin ja auch nicht von gestern, um Gottes Willen. Also du hast noch keine... Kenne ich nicht, habe ich nie kennengelernt und... noch keine sexuelle Erfahrung gemacht? Nein, und auch keine sexuelle Sehnsucht? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne das nicht, ich habe es nie kennengelernt. Ich weiß von daher auch nicht, wie das... Auch nicht mit dem Freund, mit dem Freund, in den du da verliebt warst, mit dem auch nicht? Nee, das war vielleicht mal knutschen und das war auch mal ganz nett und man hat sich mal getroffen zum Eisessen oder zum Kino gehen und so, aber sonst... Was man nicht hat, kann man nicht vermissen. Ne? Also von daher überhaupt keine Erfahrung behandeln. Darüber sprichst du mit den Puppen auch nicht, über diese Thematik? Nein, weil das für mich nicht wichtig ist. Bist du streng mit den Puppen? Schimpfst du die auch schon mal an oder verbietest du denen was? Ja schon, wenn ich schlecht drauf bin, dann, also ich mache sie nicht dafür verantwortlich, aber wenn ganz bestimmte Sachen nicht so laufen, wie ich das gerne möchte, dann das mit Sicherheit, weil ich die halt mit meinem Leben verbinde und dann muss ich ja... jetzt muss ich fragen, fühlst du dich so wohl, wie du lebst? Ja, schon. Also obwohl, was heißt wohl, also... Ich fühle mich in dem Sinne unwohl, weil ich einfach ein bisschen mehr Menschenkontakt haben möchte. Mhm. Ich möchte gerne, dass meine Puppen ein bisschen mehr das repräsentieren, was vielleicht Menschen tun, was ich leider viel zu wenig kenne. Ich finde einfach, es ist sehr viel gesünder. Also es ist ja toll, wenn du deine Puppen hast und wenn du da Spaß dran hast. Ich finde es einfach gesünder für dich und dein Leben. Du bist eine junge Frau. Wenn da auch mehr menschliches Leben in dein Leben käme, wie du es gerade auch gesagt hast. Was meinst du, was muss ich denn machen? Also ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Du hast ja immerhin hier angerufen und erzählst mir das. Dahinter steckt ja auch schon vielleicht das Bedürfnis, mal eine andere Meinung zu hören. Oder absolut, ja. Kim, ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein Warnzeichen einer seelischen Verirrung, sage ich mal so. Und ich habe Sorge, dass diese Verirrung, ich drück's mal so vorsichtig aus, sich irgendwann ganz gegen dich richtet, dass du völlig vereinsamst und du da wirklich krank rausgehst. Okay. Ich halte es für ganz, ganz, ganz dringend, dass du mit einem guten Psychiater, Therapeuten mal sprichst. Okay. Wenn du dich ich sollte mir Hilfe holen. Ja, finde ich schon. Okay. Nein, ich finde es ja ehrlich, dass du mir das sagst, oder ich finde das gut, dass es so etwas gibt, deswegen habe ich ja auch angerufen. Mhm. Ich dachte, ich mache das ja auch nicht einfach so, sondern weil mir das wichtig ist, auch mal was anderes zu hören. Genau. So, und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe hier im Hintergrund immer einen Diplompsychologen sitzen, der immer noch so ein bisschen Rat und Tat dazu steuert. Das ist heute eine Frau, die heißt Christina, und die ruft dich jetzt nochmal an und die kann dir auch nochmal ein paar Tipps geben, was du vielleicht konkret tun kannst. Und dann musst du es natürlich für dich selbst umsetzen, ob du das auch willst. Wollen, ne? Genau. Okay. Ich danke euch trotzdem. Sehr gerne, Kim. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay. Alles vielen Gute. Dank. Ja. Tschüss. Ja, euch auch. Ciao. Ciao. 1.34 Uhr haben wir und ein paar Sekunden. Und weiter geht's mit Bianca. Bianca ist 20. Guten Morgen, Bianca. Hallo. Hallo Bianca. Weswegen hast du mich angerufen? Ich rufe an wegen einem Streit mit meinem Vater eigentlich, wo ich nicht so genau weiß, was ich da machen soll. Erzähl mal. Ich wohne allein in einer Einzimmerwohnung, also nicht mehr bei ihm, bekomme aber von ihm Unterhalt. Und ich bin krank. Ich habe eine Rheuma-ähnliche Erkrankung. musste deswegen, das vor 1,5 Jahren extrem viel schlimmer geworden. Wie schlimm ist die Erkrankung heute, wenn ich dich sehen würde? Sitzt du im Rollstuhl? Sieht man die Erkrankung? Nee. Nein. Ich sitze nicht im Rollstuhl, aber ich würde sagen, von 7 Tagen verbringe ich so 4 eigentlich nur im Bett und Couch. Weil du dich nicht bewegen kannst oder weil es so weh tut? Genau, weil einfach die Schmerzen dann so krass sind, dass einfach nichts geht. Mhm. Und bei mir ist es so, dass jegliche Bewegung zu mehr Schmerzen führt, also wie so ein Punktekonto. Mhm. Und das ist anders als bei normalen rheumatischen Erkrankungen, da wird es ja erstmal besser. Ja, wie heißt denn diese Erkrankung, die du hast? Weiß keiner. Weiß ich werde keine. Rumgeschoben zwischen Rheumafibromyalgie und keine Ahnung was allem. Aber letztendlich weiß keiner, woher es kommt. Es ist deutlich sichtbar an Schwellungen, Rötungen und so weiter. Ja. Aber es weiß halt keiner, woher es kommt. Also es weiß keiner, woher es kommt, und es weiß auch keiner wirklich zu benennen, was für eine Art von Rheumaerkrankung das ist. Da gibt es ja ganz viele. Nee, genau. Wie lange hast du das schon? Ich habe das seit 9 Jahren, also mit 11 bekommen. Ja, da war ich gerade 11. Mhm. Und das wurde eigentlich immer schlechter, bis ich 15 war. Und mit 15 wurde es deutlich besser. Und da waren, also zwischendrin mit 15 saß ich im Rollstuhl kurz. Mhm. Und dann wurde es aber besser. Mhm. Und dann wurde es eben vor 1,5 Jahren ziemlich extrem schlimm. Und ist im Moment eigentlich so schlimm, wie es nie war. Wie wirst du denn behandelt? Mit Schmerzmitteln. Schmerzmittel und dann halt Schlafmittel zum Schlafen. Mhm. Das heißt, du musst jeden Tag deine volle Dröhnung da nehmen. Also genau, ist mittlerweile eine ordentliche Dröhnung. Aber ich bin halt noch zu jung, um dann mit den richtigen Morphiaten anzufangen. Mhm. Und dann ist es immer so. Es sind reine Schmerzmittel, es gibt nichts, was so, womit man versucht, die Krankheit in den Griff zu bekommen oder vielleicht wieder runterzufahren. Das ist nicht der Fall. Nee, wurden 1000 Sachen probiert, aber alle abgesetzt. Jetzt bist du 20 Jahre alt, hast du gerade gesagt, oder habe ich gesagt? Genau. Ich gehe davon aus, so wie du dich jetzt schilderst, dass du weder arbeiten noch studieren kannst. Genau. Ich habe eben die Schule ein knappes Jahr vom Abi abgebrochen, mhm, und würde nichts lieber als endlich mein Abi machen, studieren gehen und so weiter. Und du, aber ich kann halt einfach nicht. Und du wohnst jetzt in einem Einzimmer-Apartment, nicht mehr, ja, im Haus oder nicht mehr bei deinen Eltern? Bei deinen Eltern oder bei deinem Vater? Also mein Vater wohnt so 25 Kilometer, meine Mutter so 100 Kilometer von mir weg. Ach so. So, jetzt erzähl mal, was ist mit dem Vater los? Der unterstützt dich finanziell. Wie viel gibt er dir pro Monat? Das sind 750, wovon leider relativ viel, weil ich in einer tollen Wohngegend wohne und da nicht weg kann im Moment, an die Wohnung geht. Mhm. Also ich habe knapp 250 zum Leben, mhm, was schon nicht so arg viel ist. Wo liegt der Konflikt jetzt? Der Konflikt jetzt ist, dass er sagt, er nimmt ihr praktisch jegliche Unterstützung, nicht das Finanzielle, das muss er. Aber er sagt, er will das nicht weiter unterstützen, dass ich nur rumsitze und nichts tue. Und er hat es sich lang genug angeschaut und er fände es unfair ihm gegenüber, ja, und mal, auch meinen beiden Schwestern gegenüber, dass die das gleiche Geld kriegen wie ich und die aber studieren und ich sitze nur rum. Ja, Moment mal, glaubt er dir deine Erkrankung nicht? Doch, eigentlich schon. Ja, aber hat er noch alle Tassen im Schrank, wenn du so schwer krank bist? Weiß ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und ich habe ihm so viel erklärt und versucht und Na, aber der hat auch all die Jahre, wenn du mit 11, mit 19, 11, warst du ja 12, fing das ja so an. Er hat doch den Krankheitsverlauf auch mitbekommen und ist sicher auch, ja, mit dir als sein, du bist seine Tochter bei ganz vielen Ärzten gewesen und hat alles erfahren. Versteh ich das nicht. Ja, ich auch nicht. Ist dein Vater, ist das ein wohlhabender Mann? Ja, sehr. Sehr, also sogar. Der hat absolut genug Geld. Das, ja, heißt also, diese 700 Euro tun dem überhaupt nicht weh? Nee. Ja, aber hast du denn eine Erklärung dafür, wie der seine kranke Tochter dann so darstellt, als wärst du faul und würdest da nur rumsitzen? Also für mich das einzig Logische wäre, dass er einfach selbst ja, merkt, dass er nichts aufrichten kann und darüber so frustriert ist, dass er die Frustration, eben wenn er mich sieht, dann auf mich losgeht praktisch. Ja, aber das ist ein ausgesprochen dummes und primitives Verhalten. Ich gehe mal davon aus, dass dein Vater ein bisschen clever ist und auch über sich selbst nachdenken und reflektieren kann. Er ist halt nicht so der Sensible. Welche Rolle spielt deine Mutter in der ganzen Geschichte? Meine Mutter ist relativ weit weg und für mich keine große Unterstützung. Also ich telefoniere schon mit ihr, aber Und was sagt sie dazu? Sie kennt deinen Vater ja noch besser. Wie lange sind die getrennt schon? 3 Jahre, glaube ich. Ach so, länger noch nicht. Das heißt, sie kennt ihn sehr gut. Hast du mit ihr darüber gesprochen? Wenn ja, wie erklärt sie sein Verhalten? Ja, sie sagt nur immer wieder, das ist nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Also der hat sich einfach in den letzten Jahren so verändert. Sie versteht es überhaupt nicht. Mhm. Halten denn deine Schwestern zu dir? Ich weiß nicht, so mittel. Ja, aber das kriegst du auch mit, wenn die dich besuchen. Wie sind die sehr herzlich und freundlich und schimpfen die vielleicht auch auf den Papa, dass der sich jetzt so benimmt? Oder wie verhalten die sich? Ich glaube, die versuchen sich einfach nicht einzumischen und sind da recht wertneutral praktisch. Und ich will dann auch nicht zu viel mit denen eben darüber reden, weil ich auch nicht will, dass sie dann wieder sauer auf ihn sind. Und dann bringe ich sie wieder in eine blöde Situation. Wie alt sind die Schwestern? Beide älter. Beide älter. Die eine 3 und die andere 4. Ja, also 23, 24. Also du hast gerade gesagt, er muss dir das Geld zahlen. Also de facto das Geld wirst du weiterkriegen, aber es ist ein Streit da. Aber was heißt ein Streit? Da gibt es ja nichts zu streiten. Du bist krank, du kannst nichts machen, dir geht es sogar immer schlechter denn je. Was will man da streiten? Du kannst nur sagen, akzeptiere mich, wie ich bin und akzeptiere mein Leben. Ja, ich hätte halt so gern, dass er mich irgendwie versteht. Mhm. Ich krieg's einfach nicht hin. Weißt du, wie alt ist dein Vater? 56. Ja, weißt du, ich finde das eine Schande, dass der sich so verhält. Das ist eine Schande, dass der sein Mädel, was so krank ist, ihr sowas sagt. Es ist egal, welchen Konstrukt man da auch baut, welches Konstrukt man da baut, wie du es gerade gemacht hast, dass er seinen Frust da ablassen will, weil er dir nicht helfen kann oder so. Alles geschenkt, das macht man doch nicht. Das heißt, ich sollte jetzt auch, weil ich traue mich auch irgendwo dann nicht, ihn abzublocken, also im Moment. Ja, wie ist denn das? Kommt er denn überhaupt noch von sich aus, ruft er dich an oder kommt er vorbei? Also vorbeikommen gar nicht, weil seine Zeit heilig ist. Aber er ruft halt an und dann geht es aber relativ schnell eben, dass er sagt, ja, und wie sehen die Pläne aus und wie geht das jetzt weiter und dann fängt es schon wieder an. Dann würde ich ihm sagen, Papa, solange du nicht akzeptierst, dass ich so krank bin, habe ich keine Lust mehr mit dir zu sprechen. So ein Gespräch stresst dich auch wieder und es ist sicher für deine Erkrankung auch gar nicht gut, dich dann wieder so zu ärgern und aufzuregen. Ja, vor allem ich bin einfach fertig danach. Ja, genau. Ich würde ihm das sagen, wenn du mir so immer ankommst, möchte ich auch nicht, dass du mich anrufst. So hart das ist. Ja, ich traue mich so Sachen immer nicht immer. Doch, da hast du volles Recht zu, finde ich. Volles. Der soll sich schämen, der Kerl. Was macht denn der vom Beruf, wenn ich fragen darf? Der ist Dr. Inch, ist Entwicklungsleiter einer großen Firma, die Automobil. So, also ein absolut cleverer Typ, von dem man sagen kann, mit dem. Rational sehr gut, emotional sehr schlecht. Ja, wie so oft bei so Männern. Oder so Menschen. Ja. Boah, das tut mir sehr leid für dich, Bianca. Ich meine, das ist ja schon schwer genug für dich, mit deiner Erkrankung und dem Schicksal umzugehen. Ja. Und dann nur noch sowas. Hast du denn wenigstens ein paar Freunde? Ich habe 2 gute Freundinnen, die wohnen aber eben auch relativ weit weg. Die sehe ich halt nicht so oft, aber die sind auf jeden Fall da und das ist gut. Aber das heißt, du führst auch ein ziemlich einsames Leben. Ja, auf jeden Fall, klar. Auch weil ich einfach dann tagelang überhaupt nicht raus kann. Ja, klar, verstehe. Ja. So, das, was dein Vater anbelangt, habe ich dir klar gesagt. Ich würde deine Grenze ziehen. Vielleicht kapiert er es dann, wenn du mal so hart auftrittst, was er da für ein Mist baut. Ja. Da hast du das moralische Recht zu, aber hundertprozentig, sage ich dir. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, Bianca. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mona, 32. Guten Morgen, Mona. Hallo. Hallo, Mona. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Und zwar geht es ja darum, ich bin mit meinem Mann 3 Jahre verheiratet. Wir sind 7 Jahre zusammen. Haben seit ja 6, also unsere Tochter, wir haben 2 Kinder. Der Große ist 10. Mhm. Die Kleine ist 6 Monate oder wird 6 Monate. Mhm. Seit der Geburt der Kleinen trinkt mein Mann extrem. Also, bitte? Ja, seit der Geburt der Kleinen trinkt der Mann extrem? Ja, so eine halbe, dreiviertel Flasche Wodka am Tag schon. Also das schafft er gut. Arbeitet er? Er ist in einer Zeitarbeitsfirma. Mhm. Also manchmal arbeitet er, manchmal ist er auch zu Hause. Derzeit ist er zu Hause. Wie ist er denn, wenn er dann so besoffen ist? Angriffslustig. Das heißt, er schlägt dich? Nein, bisher noch nicht. Aber es ist kurz davor. Es geht eigentlich ständig um das Thema, dass er mit meiner besten Freundin und mir einen Dreier haben will. Ja, es geht eigentlich nur um das Thema. Es geht nur um dieses Sexthema. Ja. Und das hat angefangen mit der Geburt der Kleinen. Ja. Das war vorher alles gut zwischen euch? Wir sind, ich bin mit meiner besten Freundin 12 Jahre befreundet. Also sie ist eigentlich immer in unserem Leben gewesen. Es war vorher nie ein Thema. Hm. Ich meine, auch so die Stimmung zwischen dir und deinem Mann, die war vorher, bevor die Kleine geboren wurde, gut? Naja, die Schwangerschaft war halt einfach schon nicht geplant. Das heißt, er wollte das Kind nicht haben? So eher nicht. Nimmt er denn jetzt das Kind an? Ja, doch. Er liebt schon seine Tochter. Also er ist sehr stolz auf sie und geht auch mit ihr spazieren und spielt mit ihr. Wie war denn das Thema Sexualität, bevor das Kind geboren wurde, zwischen euch beiden? Eigentlich sehr gut. Sehr gut. Also, und in der Schwangerschaft natürlich weniger, aber naja, klar. War noch da, aber und die Sache damit, das Thema. Und ich hatte natürlich in der Schwangerschaft so sehr viel zugenommen. Es waren jetzt mittlerweile 25 Kilo gewesen. Und bist du wieder runter? Nein. Nein. Wie viel wiegst du? 102. Muss was runter, ne? Ja, schon. Mhm. Natürlich schon. Sag mal, mit dieser Freundin, ihr kennt euch lange, hast du gerade erzählt. 12 Jahre. 12 Jahre. Weiß die Freundin, dass er das will, dass ihr zu dritt was macht? Er macht ständig. Also der anzügliche Bemerkungen. Er macht anzügliche Bemerkungen. Nicht nur Bemerkungen, tut sich schon so halt anfassen, immer so an den Po. Aber wenn ihr beste Freundin seid, hast du denn mit deiner besten Freundin darüber mal gesprochen? Nein. Nein. Willst du das denn, diesen Dreier? Nein. Nein, ganz klar nein. Ganz klar. Hast du ihn denn? Hast du nicht Druck. Bitte? Entweder ich mache es mit ihm oder er trennt sich von mir. Das hat er so gesagt, entweder du machst es oder ich trenne mich von dir. Ja. Und du hast ihm ganz klar gesagt, ich will das nicht, das ist nicht mein Ding. Erst ja. Bitte? Erst ja. Und dann kam die Drohung. Also du hast es ihm zuerst so klar gesagt und dann kam die Drohung. Ja. Ich wiederhole das so ein bisschen, weil ich dich nicht so gut verstehen kann. Deshalb, Mona. Das ist die Erkältung. Ja, nee, das ist auch eine schlechte Leitung, glaube ich auch. Mensch, Mona, das finde ich aber auch sehr krass von deinem Mann. Um nicht zu sagen, ich will es mal ganz klar sagen, unter aller Sau. Ja. Wie kann er dich denn vor so ein... Ihr habt zwei Kinder zusammen. Das zweite Kind ist 6 Monate. Und er stellt sich vor die Alternative, entweder ein Dreier mit deiner besten Freundin oder ich gehe. Was ist denn das für ein Kerl, Mensch? Erkennst du den wieder? Nein. Und er säuft, also, sich dann auch noch die Birne dicht. Ich hatte so ganz kurzzeitig so eigentlich auch so den Gedanken im Kopf, so ein feinkrischen Weichei. Ich liebe ihn und natürlich. Pass auf, ich will ihn auch nicht teilen. Nein. Also wenn du es nicht willst, müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Es gibt jetzt zwei klare Sachen. Einmal muss das Thema Alkohol angesprochen werden. Das muss ganz klar auf den Tisch, dass er offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Und das zweite Ding ist, der muss sich äußern, was er von dir will, was er von der Familie will, was er für ein Gefühl zu dir hat. Sonst... Er sagt, dass er mich liebt, aber er will halt eben... Ihm ist es zu langweilig gerade mit mir, denke ich. Ist das ein Typ? Ist das ein mit Typ? 100 Kilo. Ist das ich kann halt nicht so viel herbringen. Ja, ja. Ist das ein Typ? Meine Freundin ist natürlich gerade genau das Gegenteil von mir. Ist das ein Typ für eine Eheberatung? Würde der mitgehen? Nee. Nee. Also ich glaube, da würde er sich komplett sträuben. Dann machst du Folgendes, schlage ich dir vor. Wir werden dir jetzt gleich mal eine Eheberatung in deiner Umgebung nennen. Und dann sagst du, ich habe einen Termin da gemacht. Und ich, Mona, werde wegen unserer Probleme, die wir hier haben, zu dieser Beratung gehen. Dann lässt er sich doch scheiden. Moment, dann sagst du, entweder kommst du mit oder du kommst nicht mit. Mal sehen, was er macht. Und wenn er wirklich nicht mitkommt, gehst du da alleine hin. Da hast du schon mal einen Gesprächspartner. Und dann lässt er sich halten. Ja, Mona, das weiß ich nicht, was dann ist. Aber das, was jetzt ist, ist auch nicht dolle bei euch. Der säuft, der ist fast übergriffig. Und der verlangt von dir, dass du eine Sexualität lebst, die du nicht willst. Ja, das ist nun auch nichts Tolles, was man hüten und bewahren sollte. Also muss was geschehen. Was soll ich machen? Mit 100 Kilo bringe ich es auch nie mehr so her. Bitte? Nein. Ich mach mal von. Ja. Mit 100 Kilo bringe ich es auch nie mehr. Pass mal auf, Mona, wir rufen dich mal jetzt an, du bist sehr aufgewühlt und wir wollen dich jetzt auf jeden Fall mal noch gut und in Ruhe im Hintergrund beraten. Das mit der Eheberatung sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten und alles Weitere jetzt im Hintergrund. Einverstanden? Ich danke dir. Ja, dann musst du auflegen und du wartest, bis du dann gleich wieder angerufen wirst von unserer Psychologin, ja? Okay. Alles Gute, Mona, von Herzen. Danke dir. Tschüss. Hier ist Mike. Mike ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Mike. Erstmal danke für dich und an dein Team, dass es euch gibt und diese Sendung gibt. Ja, vielen Dank. Macht uns viel Spaß. Ja. Schön, dass du da bist. Aber was geht's denn bei dir? Ich habe das Problem Patchwork-Familie. Mhm. Ich habe eine neue Lebensgefährtin, nachdem ich mich getrennt habe, 2010. Mhm. Und mein Sohn lebt bei uns. Wir haben nochmal 2 gemeinsame Kinder. Mhm. Und mein Sohn akzeptiert meine neue Lebensgefährtin nicht. Ach. Jetzt schon? Seit so langer Zeit schon? Geht das nicht? Also er wohnt jetzt seit einem Jahr bei uns. Mhm. Und seine Mama, die reibt da auch noch kräftig drin rum. Macht halt bei uns alles schlecht, weil er bei uns halt Regeln hat. Und bei seiner Mutter hat er halt keine gehabt. Wie alt ist der Sohn? Oder 12. 12. Und ja, und wie kämpft er irgendwie dagegen? Wie macht er das? Er erfindet irgendwelche Sachen, was weiß ich, Kratzer auf dem Rücken oder er hätte sie von der Couch gezogen oder so eine Sachen, was alles gar nicht passiert ist. Also sie versucht irgendwie eine Bindung zu ihm aufzubauen, aber irgendwie lässt er das nicht zu. Hast du den Eindruck, du hast es gerade angedeutet, dass deine Ex-Frau da stichelt? Das ist für mich kein Eindruck. Ich bin der Meinung, dass sie es extrem macht hinter meinem Rücken. Wie oft ist der Kleine denn bei deiner Ex-Frau? Also in diesem Jahr einmal. Ach so, einmal nur? Ja. Ja, dann hat sie gar keine großen Einflussmöglichkeiten auf den Jungen. Ja doch, sie telefonieren miteinander gelegentlich mal. Gelegentlich? Und warum kümmert die sich nicht mehr um ihren Sohn? Die Frage kann ich nicht beantworten, warum sie das nicht macht. Naja, du kennst sie doch. Was ist denn mit der los? Ja, sie ist mehr auf sich und ihr, ich möchte niemals alt werden leben. Irgendwie, das ist für sie viel wichtiger als die. Also eine Egoistin. Ihr Sohn, sag ich mal, eine Egoistin durch und durch, denke ich. Du bist seit 2010 mit deiner neuen Lebensgefährtin zusammen. Nein, seit 2011. Ach, 2010 bin ich getrennt. Ach so. Und 2011 habe ich die kennengelernt, meine neue Lebensgefährtin. Und erst sollte sie gar keine Kinder bekommen. Und dann ist sie doch glücklicherweise schwanger geworden. Ja. Was für alle überraschend war, aber wie, und habt ihr jetzt schon sind sie da? Habt ihr zwei Kinder bekommen? Zwillinge, ja. Ach so. Ja. Und nun sind sie da, jetzt wollen wir sie auch nicht mehr missen, das ist gar keine Frage, aber jetzt sage ich es mal, es ist natürlich jetzt schwierig, ihn irgendwie beizubringen, dass er genauso wichtig ist wie die zwei. Ist er denn, wie hat sich denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn verändert? Ich würde sagen, wir haben beide ein Klettband. Also er ist nur um mich drum rum, wenn ich mal zu Hause bin. Und ich bin nur am Wochenende zu Hause, also vom Montag bis Freitag gar nicht. Achso. Redest du denn ganz offen mit ihm über diese Probleme? Ja. Das kann man ja mit einem 12-Jährigen sehr gut schon. Richtig. Also wir haben ganz klare Worte, auch was uns stört oder wo wir eben denken, was er verkehrt macht oder so. Aber trotzdem irgendwie komme ich nicht so wirklich an ihn ran. Wie reagiert er denn darauf, wenn du ihm deine neue Lebensgefährtin schmackhaft machen möchtest? Also wenn ich normal mit ihm spreche, dann kommt sehe ich genauso und machen wir und hast du nicht gesehen. Also volle Zustimmung. Mhm. Und sobald ich aber dann weg bin und er mit ihr alleine ist, ist es eigentlich das blanke Gegenteil. Also er macht eben das, was er nicht machen soll, das macht er halt. Ach so. Glaubst du, dass deine Lebensgefährtin daran auch ein bisschen Schuld hat? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich denke es eigentlich auch nicht. Wie ist sie denn so, wenn sie eigentlich Mühe gibt? Also sie versucht schon irgendwo eine Bindung aufzubauen. Das heißt, wenn du die ganzen Tage nicht da bist, ist da richtig Zoff bei euch zu Hause? Nicht immer. Das geht 2-3 Wochen, geht das wunderbar, wie am Schnürchen, als wären es die dicksten Freunde und dann irgendwann dreht er mal wieder so richtig durch. Gibt es denn bestimmte Punkte, wo es dann eskaliert, bestimmte Themen, die immer wieder problematisch sind? Na, meistens ist er verändert, wenn er, nachdem er mit seiner Mama telefoniert hat. Da ist er meistens dann verändert danach. Ach so. Und dann, seine Mama hat ihm beigebracht, also quasi ich, seine Mama, seine Schwester und er sind eine Familie. Ich, meine Lebensgefährtin und die Zwillinge sind eben eine andere Familie. Und er würde da nicht dazugehören. Aber das kannst du ihm doch, wenn du so einen guten Draht zu ihm hast und wenn du mit ihm gut reden kannst, das kannst du ihm doch genau anders erklären, dass es eben so ist. Das habe ich versucht. Und dann ist er dann zugänglich in dem Gespräch? Gar nicht. Weil deine Mama ihm das eben so erklärt hat. Sprichst du es denn auch so ganz offen an, dass du sagst, es kann auch sein, dass die Mama einfach auch ein bisschen neidisch ist auf unsere Familie hier und daher jetzt auch dich etwas beeinflussen will? Sagst du das so auch offen? Nee, so habe ich es noch nicht gesagt. Mhm. Weil ich immer versuche, sage ich jetzt mal, in seiner Gegenwart die Mama nicht schlecht zu machen. Ja, ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Weil es ist ja seine Mama. Ja, ist auch richtig so. Also, großes Problem, was eure Familie, eure Patchwork-Familie ist wirklich richtig belastet und wahrscheinlich immer mehr belastet, wenn du nicht richtig da bist. Ja. Richtig. Jetzt höre ich gerade die Musik im Hintergrund, Mike. Aber wir melden uns gleich nochmal bei dir und überlegen mal, in welche Richtung es gehen könnte, die Beratung. Ja, dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Vielen, vielen Dank. Ja? Alles Gute. Tschüss. Ich mache weiter so. Danke. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik heute nach Henrik Hage. Morgen sind wir nicht da. Morgen ist Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Wir melden uns wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mailen, wenn ihr euch schon mal anmelden möchtet, für themendomian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und einen guten Feiertag morgen. Bis übermorgen. Ciao.